Yes, yes, yes. Wenn Flüstertöne und Maschinensound in der Luft liegen, ist mittlerweile ziemlich klar, was bevorsteht. Wie jede Woche feiert dein Stromdealer ein kleines Comeback und kapert mit freshem Sound für eine knappe Stunde deinen Gehörgang. In anderen Worten, es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Ampere, deinem persönlichen Travel Guide durch die Weite der elektronischen Musik. Nachdem wir während der letzten zwei Wochen händeringend die heissen Tagwellen festheben, zeigt ein Blick zum Wetterfrost, dass wir uns ab sofort besser warm anziehen, die paar Sachen hinten im Kasten verstauen und Cocktail gegen Regenschirmle eindüscheln. In dieser Folge von Ampere schweben wir mit einer genüsslichen Leichtigkeit irgendwo in der Erdumlaufbahn. Statt Ansagen ans Tanzbein gibt es zukunftssicheren Bass, zurückgelehnte Breaks und ein klein wenig Elektro mit Vorwärtsdrall, die zusammen den perfekten Soundtrack fürs Abschalten und Auffahren zugleich liefern. Wie immer findest du natürlich alle Tunes von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Safaris auf der Webseite vom Sender mit dem giftgrünen Logo. Wir vergießen eine Träne für den wohl weirdesten Sommer ever und embracen die goldige Bittersweetness vom sich anbahnenden Herbstanfang. Das ist die 46. Folge von Ampere mit mir und Benny, hier auf SRF Virus. Zum Anfang straight per Raketenstart in Kosmos rausgehauen. Dass es dort etwas langsamer und ruhiger zu und her geht, zeigt der Brigade Remix vom Track Warten auf Lotta im Original von Gazelle aus Köln. Der Track ist als Teil von ihrer EP «The Red One» vor ein paar Monaten auf dem Basel-Label «Locked» rausgekommen und sollte immer griffbereit liegen, wenn ein Sonnenuntergang ansteht. Wir bleiben in ruhigem Fahrwasser, während der Dopaminspiegel steil nach oben geht. Next up ist ein Track vom irischen Ausnahmeproducer Ketama, der während der letzten 6 Monaten nicht nur eine, sondern gerade 6 neue Singles veröffentlicht hat. Darunter ist der Track «London Break», der genau das verspricht, was draufsteht. Piano Chords und Buttersmoothie Breakbeats, die uns vom Regen in die Traufe bringen. für einen weiteren Moment in der mentalen Slow Motion, und zwar mit einem absoluten Held von der Ampere-Redaktion. Der Holländer Martin hat in seiner Karriere schon alles gerissen, was basslastig ist und nach vorne geht. Auf One Eye aus dem 19 stellt er sein ganzes Können unter Beweis und droppt mit dem immersiven 90s-Flashback die ideale Startrampe für eskalative Nacht hinter der Schutzmaske. Stay safe. Unzählige Erdumrundungen machen wir obviously immer wieder mal eine Stippvisite in die Alpennation. Das mal zum gebürtigen Chilen, der Oszilloscope, der seit geraumer Zeit in der Schweiz residiert und ein ziemlicher Chef ist, wenn es um trippige Elektro-Tunes geht. Pineal Funk, der Paradetrack von seinem neuesten Release, ist, wie auch der Track vorher, eine wahre Zeitkapsel zurück in die 90er. Wir bleiben also noch ein klein wenig länger in der behaglichen Nostalgie von vorgestern. Yeah. bevor wir uns wieder raus ins Weltall verziehen, tanken wir noch ein bisschen Treibstoff fürs Synapsen-Workout. Wie so oft zeigt das Luzerner Label Dionysian Mysteries, wie man das Trommelfell eben richtig massiert. Das mal mit dem Track Fight Flight vom DJ CJ, seines Zeichen Keimtipp aus Glasgow. Während sich unsere Witterung der schottischen Bedingungen langsam aber sicher angleicht, wärmen wir unseren Gemütszustand mit Acid-Vibes und ausufernden Drums. Das Ding knallt im Bunker, genauso wie im Wohnzimmer. Raus ins Nichts. Der nächste Tune ist eine meiner liebsten Entdeckungen aus diesem Jahr. Und zwar ist es der Machine Drum Remix vom Track Deeply im Original von der US-Amerikanerin Natasha Kmeto. 7 Jahre nach dem Release vom Original ist das Material in die Hände vom hochgejubelten Beat Wizard gekommen. Daraus ist eine zarte Synth-Ballade mit einer Portion smoothem Bass geworden, wo genau der Middle Ground zwischen herzlicher Umarmung und Timelapse trifft. eiskalten Jungle Vibes on the Rocks namens Verité vom Engländer Sully fallen wir mit dem nächsten Tune kopfüber ins Wurmloch und finden uns in Teheran 1971 wieder. Nicht literally, sondern im Track vom obskuren Produzent Erdem, wo nicht viel von sich preisgibt, außer dass er aus der Schweiz kommt oder zumindest hier wohnt. Sicher ist auf jeden Fall, dass der Produzent einiges auf dem Kasten hat. Kurz bevor im September eine Sammlung an unreleased Sachen aus seinem Labor veröffentlicht wird, featuren wir seinen Track Teheran 1971 aus dem 2016, der auch heute nicht an Relevanz eingebüßt hat. Feinfühlige House trifft auf Farsi-Samples, beides miteinander zeichnet verschwommene Bilder von einem vorrevolutionären Iran. Thank you. Vom Mittleren Osten auf die schmerzlich vermissten Bühnen Europas. Die Festivalsaison ist durch. Verpasst ist vieles worden. Der Nachholbedarf ist, zumindest bei uns, immens. Wir wären nicht Ampere, wenn wir nicht für alles das richtige Methadon hätten. Mit der neuen Single vom französischen Produzenten Manga Bay namens Lunar Light gibt es genau den richtigen Soundtrack gegen die Nachwehen von der fehlenden Festivalsaison. Tönt etwa so wie Zartbitterschocki fürs Herz. Genug oft sagen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer danach aussieht, blüht die Schweizer Musik und besonders die Elektronika-Szene seit Jahren immer stärker auf. Nicht unschuldig dabei ist das Label Radikalis, wo der Fokus schwer auf zukunftsorientierte Musik legt und immer wieder mit radiofreundlichem Crossover-Material um eine Ecke kommt. Neben Grössen wie Jeans for Jesus und Seal and Ardor gibt es dort aber auch Künstlerinnen, die sich noch ein bisschen unter dem Radar bewegen. Darunter ist das Zürcher Duo Us & Sparkles, die auf dem Track Above den Schlafzimmerblick zur Tugend erklären. We'll be right back. Don't worry, wir lassen euch ganz sicher nicht im Stich. Noch muss niemand aus dem Tagtraum aufwachen, auch nicht Len Sando. Die Limmatstadt-Kombo hat es geschafft, das berüchtigte dritte Album nicht in Sand zu setzen. Im Gegenteil, die musikalische Spruch ist entwickelt, stark und unmissverständlich Len Sando. The Modern Cult of Love vereint balearische Vibes mit erstklassigem Synthpop, wo uns auch nach dem 17. Mal hören nicht ausfahrt. Augen zu und Astralreise nach Ibiza. Powerhouses aus der Schweiz in dieser Show ordentlich Sternenstaub aufgewirbelt haben, switchen wir mit dem nächsten Tune zurück in die Nebelschwaden vom Dancefloor. Es läutet der Favoritenalarm auf dem Lausanner Gourmet-Label GQU, ein Imprint, das sich mit diebsten Housecuts ein Kult-Following aufbauen können und uns mit ihrer Unknown-Serie, die bewusst Artists hinter den Tunes verschleiert, straight in Marianengraben zieht. Was sich hinter dem Projekt versteckt, ist selbst unseren redaktionsinternen Spürnase nicht ganz klar. Spielt aber auch keine Rolle, denn der Track Aldous ist safe the background tune für die nächste Kopfmassage. bisschen stinken muss es. Das ist nicht nur einer der wohl bescheuertsten Werbeslogans ever, sondern auch ein Anzeichen, dass Cheese mit im Spiel ist. Der Retrowave Hypad Marlon Hofstadt macht aus dem Dirty Word aber ein Motto und liefert auf der Hands in the Air Eurodance EP. Jupp, die heisst genau so. Ordentlich Ellenbogenmaterial für Zeitreisende. Der Track «Dance With Me» ist ein Uptempo-Banger, der sich nicht gerade um Subtilität kümmert und sich frei an den besten Tagen von MTV bedient. Bisschen Trance, bisschen Synthwave und pure Euphorie bilden das Fundament für eine neue Wohnzimmerhymne. Den Rest überlassen wir euch. Das ist jetzt schneller gegangen als gedacht. Wir sind mit Überschall in die letzte Kurve auf der Zielgerade reingefahren. Und auch wenn das Intro das Gegenteil meint, rettet der letzte Tune von dieser Episode meines Erachtens gekonnt durch Bootsummer. Alois, sind fünf Köpfe aus Luzern, die auf dem Track «El Cielo Azul», der Vierwaldstättersee, mal schnell in eine mediterrane Riviera verwandeln. Tropische Vibes, die nicht ins Klischee abdriften und für eine super entspannte Zugfahrt sorgen. Viel Liebe geht aus an alle, die bei der 46. Folge von «Ampere» dabei gewesen sind. Während wir uns bereits für die bevorstehende Pseudo-Neugeburt von der heimatlichen Dancefloors rüsten, findest du natürlich alle Tunes von dieser Episode in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Shows auf der Webseite von deinem Lieblingssender. Wir steigen für die nächsten 7 Tage wieder zurück ins Kellerlabor, um unsere Köcher mit neuem Weapon-Grade-Material aus der Schweiz und überall aufzustocken. Bis wir uns aber wieder hören, wünsche ich gute Tagträume mit Ampere hier auf SRF Virus.